ich wandert im finstern Tal, im finstern Tal. Fürcht ich kein Ungelüge, und ob ich wandert im finstern Tal, im finstern Tal. Fürcht ich kein Ungelüge, und ob ich wandert im finstern Tal, im finstern Tal, fürcht ich doch kein Ungelüge. In Verfolgung, Leiden, Trübsal und diese Welte Tücke. Denn du bist bei mir stetiglich, dein Stab und Stecken trösten mich. Auf dein Wort, auf dein Wort.